نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit der Erklärung von Subul al-Salam. Al-Hadith al-Thalith wal-Arba'in ba'd al-Sab'imiyah. An Amr ibn Shu'ayb, an Abihi, an Jaddihi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم أخرج الطبراني في الأوسط نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. الحديث اشتمل على أربع صور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني أربع صور من البيوع منهي عنها. الأولى سلف وبيع، فماذا يفعل؟ انتبهوا، ماذا يفعل؟ هو شخص يريد أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل التأجيل، النساء يعني. فماذا يفعل وهو لا يجوز أن يشتري؟ لأنه ما يجوز يقول لك أخذ أكثر، فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع، يستقرض الثمن منه ليعجله إليه حيلة، يعني احتال، فيصير عنده سلف وبيع. عليكم السلام. يصبح عنده سلف وبيع، وهذا طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني مثلا هو البيع، أنت تريد أن تشتري شيء، هذا الشيء سعره 50، وأنت ما تستطيع تدفع الآن 50، فيقول لك طيب إذا تشتري فيما بعد تدفع فيما بعد 70، فشو رح يعمل؟ يستدين منه السبعين هذه ويشتري منه، بحيث صار الدين عليه، فصار سلف وبيع. هو الأصل يريد يشتري، إذا أنت تريد تشتري السلعة تدفع الآن 50، هو ما يريد يدفع الآن 50، يريد يدفع فيما بعد، ففيما بعد 70، ولكن هو عنده حرام، لأنه من باع بيعتين في بعض فلا وكسهم أو الربا، قل أنا حرام أدفع 70، فيحتال. فماذا يفعل؟ يستقرض الثمن من البائع، يقول له ديني 70، ويشتري منه 70، وبعدين يرد له شوي شوي، يعني فيعمل قرض وبيع في نفس العقد. والثانية شرطان في بيع، واختلف أهل العلم في تفسيرها، وهو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وكذا نسيئة، وقيل هو أن يشرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، لا يحل. وطبعا وهو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا من متاع أو أن تقرضني ألفا، لأنه لا يقرضه ليحاذيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة. إذن ولا شرطان في بيع كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعين في كالبيعتين في بيع. إذن إما أنه يشترط البائع على الشاري أنه ما يبيع السلعة ولا يهبها لأحد، أو أن يقول له أبيعك السلعة الفلانية على أن تبيعني السلعة الفلانية، أو أن يقول له بعتك كذا بأن تسلفني كذا، أو أن يقول له بعتك هذا الثوب كذا وفيما بعد إذا تعطيني بالأقساط تعطيني أكثر. وكله طبعا هذه الأمور لا تجوز. والثالثة ولا ربح ما لم يضمن، معناه ما لا يملك، وذلك هو الغصب، فإنه غير ملك الغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح. وقيل معناه ما لم يقبض، لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري. يعني يا أما أن هذا الأمر مو ملكه، لا ليس ملكه ويبيع، هذا لا يجوز لأنه هذا غاصب ما يستطيع يربح منه، أو المعنى الآخر أنه ما قبض، يعني ما أخذ السلعة وعطى حقها فيروح يبيعها فيصبح بيع ما لا يملك، وهذا حرام. والرابعة ولا بيع ما ليس عندك، فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. يجيك واحد يقول لك بيعني السلعة الفلانية، تقول له طيب استنى، تروح أنت تشتريها من واحد وتأتي، أو تقول له بعتك وتروح تجيبها من عند غيرك. ولكن هنا إذا كنت وكيلا لشركة يجوز، أو إذا كان الأمر أنه أنت دائما تتعامل مع شركة معينة بحيث تطلب منهم وهم أعطيك الحق في ذلك، فهذا يجوز لأنك هكذا صرت وكيل ولا تكون بائعا أنت. فإذا بارك الله فيكم، هذه البيوع الصور من البيوع. وانتبه هنا لماذا نتكلم عن صور بيوع، لأن البيع أحيانا يختلف من إنسان إلى آخر، فلا بد من فهم الصورة تماما، يعني فهم الأمر تماما حتى يكون. فكل شيء يشابه هذا الأمر لا يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حديث زي بن هند الغين فطسي عمرو بن شعيب فون زاينم فاتا فون زاينم كروس فاتا اتسيلته بس يبقوا فيه محمد صلى الله عليه وسلم زاكته لا يحل سلف وبيع. Es ist verboten, ein Schuld und Verkauf zusammen. Und es ist verboten, zwei Bedingungen in einem Kauf und Verkauf. Und es ist verboten, dass man gewinnt, bevor man die Ware hat, oder bevor man die Ware besitzt. Und ist es verboten, dass man etwas verkauft, was man nicht hat. Das Hadith ist bei Al-Khamsa und bei Al-Tirmidhi ist das Sahih und bei Ibn Khuzaymah und Al-Hakim. Das ist sehr wichtig, dieses Hadith, weil hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Arten von Handel verboten hat. Warum? Dann man kein Riba macht, kein Zinsen macht, kein Wucher macht und damit man auch Halal, das wird erlaubte Geschäfte machen darf. Hier in dieser Überlieferung gibt es vier Arten sozusagen von Bildern, den man sagen könnte, von Bildern eines Kauf und, eines Kaufes und Verkaufes. Also das ist wie ein Bild. Das erste ist, Salafun wa bi'. Salaf bedeutet Schuld, Laie. Und Bay' ist Verkauf. Was bedeutet das? Eine Person, pass auf hier, eine Person, der will eine Ware kaufen. Angenommen, der will diesen Becher kaufen. Der geht zum Händler, sagt ihm, wie viel kostet dieser Becher? Der Händler sagte ihm, das kostet 50 Euro. Der sagt, ich habe keinen 50. Kann ich das später zahlen? Der sagt ihm, wenn du später zahlst oder auf Raten zahlst, dann gibst du 60 Euro mehr. Aber die Person weiß doch, dass mehr zu zahlen in dieser Form haram ist. Der kann das nicht machen. Deshalb der versucht zu tricksen. Was macht er? Der sagt ihm, ich leihe von dir 60. Und dann, er nimmt von ihm 60 Euro, der zahlt ihm die 60 und der gibt ihm das Geld, sozusagen 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro pro Monat. Als Leihe, als Schuld. Nicht mehr als Kauf und Verkauf. Und deshalb, dies nennt man zusammen. Der hat was ausgeliehen und was gekauft. Damit er trickst. Und das ist verboten in unserer Religion. Habt ihr verstanden? Ich denke nicht, deshalb wiederhole ich. Ich gehe zu einem Laden. Ich möchte einen Kühlschrank kaufen. Der Kühlschrank kostet 100 Euro. Ich habe aber kein 100 Euro. Ich habe das nicht. Dann sage ich dem Verkäufer, darf ich auf Raten zahlen? In 6 Monaten zahle ich oder in 5 Monaten zahle ich jeden Monat 20 Euro. Er sagt mir, ja, kein Problem. Aber wir haben gelernt voriges Mal, wenn man sowas macht, dann muss man die gleiche Summe zahlen. Das ist 60 Euro. Das war auch 100 Euro. Wenn du mehr zahlst als 100 Euro in Raten, dann darfst du nicht kaufen. Diese Person weiß das. Deshalb, was macht diese Person? Der sagt ihm, okay. Der sagt dem Verkäufer, ich leihe von dir oder von deiner Bank oder von euch, ich leihe von euch diese 120 Euro, die dazu kommen, die 20 auch. 120 leihe ich aus von euch. Die geben dir die 120 Euro. Dann gehst du und kaufst du. Auf Raten 120 Euro. Und so hat man getrickst. Sagt man, ja, das ist, ich habe nicht mehr gezahlt. Ich habe nur die Summe gezahlt, was man mir gesagt hat. Und das ist haram, dass man ein Salaf, das wird eine Leihe, Ausleihe und Bay' zusammen macht. Genau wird das heute gemacht. Genau das. Du willst einen Wagen kaufen, der sagt dir jetzt 13.000 Euro auf Raten innerhalb 72 Monate, das werden 60.000 Euro, 16.000 Euro. Du sagst ihm, aber ich habe das nicht, der sagt ja, wir haben Bank. Du gehst zur Bank, der Bank zahlt für dich. Und du gibst dem Bank das auf Raten als Ausleihe. Genau das. Wenn wir jetzt Auto kaufen, ohne Zweifel. Zweitens im Hadith, dass man zwei Bedingungen in einem Kauf und Verkauf macht. Was bedeutet das? Die Gelehrten haben unterschiedliche so Meinungen dazu gegeben. Da hat man gesagt, einmal ist, der sagt ihm, ich gebe dir diese Ware jetzt für diesen Preis. Und später, dann erhöht man den Preis. Das ist eins. Zweitens, der Verkäufer sagt ihm, ich verkaufe dir, aber du darfst diese Ware nicht mehr verkaufen und du darfst es niemandem schenken. Weil er das schützen will, sozusagen, nur allein bleiben möchte auf dem Markt, dass er das verkauft. Drittens, dass ihm sagt, ich verkaufe dir diese Ware und du verkaufst mir deine Ware. Viertens, der sagt ihm, ich verkaufe dir etwas für 1000 und du gibst mir Schulden für 1000. Oder der sagt ihm, ich verkaufe dir zum Beispiel etwas für 1 Dinar, für eine Goldmünze. Und später, wenn du später verkaufen willst, dann 2 Dinar zahlst du, nicht nur 1 Dinar. Und diese alle Arten sind verboten in unserer Religion. Drittens in diesem Hadith, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضُمَنْ. Also du darfst nicht gewinnen von etwas, was du nicht besitzt, was du nicht hast. Das ist zum Beispiel, du hast die Ware noch nicht bei dir und du verkaufst das und du gewinnst davon. Beispiel, ich komme zu dir, ich sage dir, ich will von dir etwas kaufen. Das ist nicht deins. Das ist nicht deins. Das ist vielleicht von ihm. Dann verkaufst du mir. Verkaufst du mir und du nimmst das Geld und du gewinnst und dann gibst du ihm Geld. Das geht nicht. Und dann kommt die vierte, وَلَا بَيْعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. Du darfst nicht etwas verkaufen, was dir nicht gehört oder was nicht in deinem Besitz ist. Es gibt ein Hadith, eine Überlieferung dafür. Hakim Nuhizan sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, einige Leute kommen zu mir und sie wollen bei mir etwas kaufen und ich habe das nicht. Deshalb, ich kaufe das vom Markt und dann bringe ich das und verkaufe ihnen. Der Prophet sagt ihm, mach das nicht, weil du das nicht hast. Und heute leider wird das viel gemacht. Außer in einem Fall, das darf man. Und zwar, wenn du beauftragt wirst oder wenn du zum Beispiel Vertreter für eine Firma bist oder Niederlassung hast für eine Firma. Das heißt zum Beispiel, angenommen, eine Firma hat dir Rechte gegeben, du bist Vertreter für diese Firma, Verkaufsvertreter für sie, dann kein Problem. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte das kaufen, sagst ihm, okay, du nimmst Geld und alles und dann bestellst du das von der Firma, weil du hier Vertreter bist, du bist beauftragt. Aber wenn du nicht beauftragt bist, dann nicht. Und leider, viele Leute tun heutzutage das. Das wird einer kommt zu dir, der sagt dir, verkaufst du mir etwas? Du hast das nicht. Du hast das nicht. Sagst ihm, ja, kein Problem, ich verkaufe es dir. Dann gehst du zu deinem Nachbar, du kaufst bei ihm und dann kommst du und verkaufst ihn. Und so hast du gewonnen, ohne dass du die Ware von dir gehabt oder bei dir gehabt hast. Und das geht nicht in diesen allen Fällen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und wenn man heute betrachtet, wie manche kaufen und verkaufen, da findet man zum Beispiel Autohändler. Speziell. Du gehst zu ihm, du sagst ihm, ich möchte ein Auto. Der sagt dir, Filsche. Der guckt im Internet eine, der sagt dir, so ein Auto habe ich, so ein Wagen habe ich. Kaufst du, sagst du, okay, ich kaufe. Du gibst ihm Geld, sagt dir, komm morgen, bringe ich dir das Auto. Er dann geht und kauft das Auto von einem anderen und er holt dir. Und er hat von dir gewonnen. Oder zum Beispiel, ich sage dir, ich habe ein Auto, ich will das verkaufen für 1000 Euro. Sagst, okay. Du gehst zu einem anderen, sag dir, ich möchte ein Auto kaufen. Hast du? Sagst ihm, ja, ich habe ein Auto für 1200 Euro. Sag dir, okay, ich kaufe. Sag, gib mir etwas. Der gibt dir 200 Euro. Dann kommst du, du nimmst das Auto von mir für 1000. Du zahlst mir die 200, was du von dem anderen bekommen hast. Und du gibst ihm das Auto, der gibt dir die 1000, dann kommst du mit mir 800. Du hast so 200 gewonnen in der Luft, ohne nichts zu machen. Und manche auch tun noch etwas dazu. Dann kommst du zu mir, du sagst, ja, ich habe dein Auto für dich verkauft, gib mir etwas, dann gebe ich dir noch 100. Und vielleicht von den anderen auch sagst du ihm, ach, ich meine, ich habe dir das Auto geholt und Benzinkosten und so, dann nimmst du auch 100, dann du hast 400 gemacht in der Luft. Und das ist alles Betrug. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Deshalb sollte man aufpassen. Wenn man kauft und verkauft, sollte man sowas lernen. Salafun wa bay, das bedeutet eine Art Laie mit Kauf und Verkauf. Zwei Bedingungen in einem Geschäft. Etwas zu verkaufen, was man nicht hat. Etwas zu verkaufen, was man noch nicht bei sich, sozusagen in seinem Eigentum ist. Möge Allah uns bewahren. Wa anhu kadhalik, يعني عمرو بن شعيب قال نهى رسول الله عن بيع العربان بيع العربان العربان بارك الله فيكم قيل هو الأربان ويقال عربون هو أن يشتري الرجل شيئا أو أن يكتري شيئا فيعطيه شيء منها يعطي شيء منها ويسدد فيما بعد ولكن الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف بارك الله فيكم حديث نمرة 744 أو من عمرو بن شعيب von seinem Großvater, von seinem Vater, von seinem Großvater, dass der Prophet hätte verboten, Kauf von sozusagen Fundkauf. Fundkauf, das ist, erstmal die Überlieferung ist schwach, aber wäre diese Überlieferung authentisch, dann heißt das, eine Person kauft etwas oder mietet etwas und da sagt man, ich gebe dir jetzt zum Beispiel 10 Euro, und das ist, du ziehst das immer davon ab, von der Miete, vom Preis des Kaufes. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist schwach und bei Überlieferungen, die schwach sind, dann lassen wir beiseite. Wa'an ibn Umar, qala, ibta'tu zaytan fissuk, falamma stawjabtuhu, لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم والحديث حسن بشواهده الحديث حسن بشواهده أي لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله والظاهر أن المراد به القبض يعني قبض المشتري أي الحيازة إلى المكان الذي اختص به قال بعض أهل العلم إنه القبض وقال وفصل الشافعي قال إذا كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقد يعني لما تأخذه بيدك خلاص أما وما نقل في العادة كالأخشاب والحبوب فإلى مكان آخر وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية يعني يخليه له فلما استوجبته أي استوفيته يعني لما قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحلة قد وضعه في رحلة فلذلك نهى أن تبتاع السلع حيث تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله يعني مباشرة في أرضها تبيعها. بارك الله فيكم. ده حديث زي بن هندة فن فتش ابن عمر رضي الله عليه زاكت ich hab Öl auf dem Markt gekauft. Als ich das bekommen habe, hat jemand mich, als ich das genommen habe, hat jemand mich getroffen und er hat mir Gewinn gegeben und er wollte das kaufen. Dann wollten wir Handschlag machen, dass wir das Verkauf und Verkauf zu Ende ist. Währenddessen hat jemand meine Schulter genommen. Dann habe ich mich umgedreht. Dann war das Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zayd sagte, verkaufe das nicht. Verkauf das nicht, was du gekauft hast, bis du das bei dir gehabt hast. Bis du das sozusagen in deinem Rihal, Rihal ist, was man auf dem Kamel hat. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, oder verbot, dass man die Ware an dem gleichen Ort, wo man gekauft hat, weiterverkauft. Bis der Händler das bei sich gehabt hat. Das bei Ahmed und Abu Dawud. Und das ist Hassan. Diese Überlieferung, Barakallahu Fikum, ist nicht sahih und nicht schwach, sondern das ist sozusagen etwas, was angenommen wird. Was bedeutet das? Das wird, wenn du etwas kaufst, dann musst du das erstmal bekommen, dann kannst du das verkaufen. Aber wenn du das noch nicht hast und noch nicht, wenn das nicht in deinem Besitz ist und in deinem sozusagen Reich ist, dann kannst du das nicht verkaufen. Natürlich, es gibt Unterschiede zwischen Haus und zwischen zum Beispiel Auto oder zwischen etwas, was du in der Hand auch nehmen kannst. Angenommen, du verkaufst mir eine Uhr. Ja, und dann nehme ich von dir die Uhr und ich tue das in meine Tasche. Dann kommt jemand und sagt, verkaufst du mir? Das ist kein Problem, weil ich das schon bekommen habe. Aber das geht nicht zum Beispiel, während du mir die Uhr gibst, dann kommt jemand und sagt, verkaufst du? Dann sage ich ihm, okay. Nein, erstmal muss ich das haben, und dann kann ich das verkaufen. Vielleicht jemand wird sagen, ja, warum so kompliziert? Nein, das ist nicht kompliziert gemacht, sondern das ist sehr wichtig. Weil dann die Tür zu Riba und zu Wucher oder zu Betrug geschlossen wird durch diese Aktion. Dann kannst du nicht mehr etwas verkaufen, was nicht in deinem Besitz ist. Weil du nicht darfst. Und es gibt leider manche Leute, die das heute machen. Das wird angenommen. Wir waren vor ein paar Monaten bei jemandem in seinem Laden und jemand wollte ihm was verkaufen. Während er das verkauft, dann kam ein anderer und er hat ihm gesagt, okay, ich kaufe von dir. Der andere hat ihm gesagt, er hat noch nicht verkauft. Warte mal erstmal. Bis ich das bekommen habe, bis ich ihm gezahlt habe, bis wir alles abgeschlossen haben und dann reden wir. Weil manche auch hier schnell kaufen wollen, damit sie den Weg sperren, dann man keinen Gewinn macht. Aber natürlich ein Händler will auch Gewinn machen. Und deshalb ist es wichtig, dass man erstmal die Ware schon bekommen hat, in seinem Besitz geworden ist, damit man das weiterverkauft. Und man könnte allgemein hier sagen, ja, der Prophet hat gesagt, du solltest nicht etwas verkaufen an dem gleichen Ort, wo du das gekauft hast. Entschuldigung, verkaufen, du solltest das nicht verkaufen an dem gleichen Ort, wo du gekauft hast. Sondern erstmal Du hast das in deinem Bereich und dann kannst du weiter verkaufen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعنه الحديث الأخير وعنه قال أي عن ابن عمر قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبتاع بالدنانير وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا فقال رسول الله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم ولكن الحديث ضعيف هو في ضعيف أبي داود على كل إن صح أو إن كان هذا الحديث حسن فالمعنى هو إذا كان في نقدين مختلفان فلا بأس أن تبيع هذا بهذا وأن تشتري هذا بهذا لا بأس ما في هنا ربا ولكن باعتبار الحديث ضعيف فاترك هذا الحديث بارك الله فيكم. سيفنهندسكسنفيرتسيش ابن عمر überliefert, er sagte, ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich verkaufe Kamele in Al-Baqi'. Al-Baqi' ist wo das ist ein Teil von Al-Medina und dort gibt es auch Friedhof von Al-Medina, das heißt Al-Baqi'. Das heißt, ich verkaufe dort Kamele. Ich kaufe ich verkaufe mit Gold Münzen und ich kaufe mit Silbermünzen. Und ich verkaufe auch mit Silbermünzen und kaufe mit Goldmünzen. Ich nehme von dem zu dem und von dem zu dem. Und ich gebe auch das Gleiche so. Der Prophet sagte, es ist kein Problem. Solange du das mit dem Preis vom Tag gibst, solange ihr euch nicht getrennt habt. Das bedeutet, das Hadith ist daif erstmal. Diese Überlieferung ist schwach. Und bei schwachen Überlieferung, wir machen nicht so viel. Aber wäre diese Überlieferung authentisch, dann heißt das, es ist kein Problem, dass man zwei Währungen kauft und verkauft. Das wird für uns jetzt, es ist kein Problem, dass du in Dollar kaufst und in Euro verkaufst. Es ist kein Problem, in Euro kaufst und in Dollar verkaufst. Es ist kein Problem. Das ist hier der Sinn, diese Überlieferung. Wenn das natürlich authentisch wäre, sowieso ist es kein Problem dann. Und باعتبار أن هذا الحديث ضعيف في ماخن ضعيفة مدم لتسن إن شاء الله. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله عن النجش. النجش تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أئمة الحديث البيع فاسد وهو المشهور من مذهب الحنابلة ورواية عن مالك إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان بمواطأة البائع أو منه وقالت المالكية يثبت له الخيار وهو قول الهادوية قياسا على المصفات والبيع صحيح عندهم وعند الحنفية قالوا لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتضي الفساد فهذا بارك الله فيكم نوع من البيع فيه خداع وغرر والعياذ بالله وأخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى في سبب نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أنه قال أقام رجل سلعته بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى فنزلت قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. الناجش آكل ربا خائن. فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لما يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرر الغير، فاشتركا في الحكم لذلك. وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعلا، يعني إذا أعطاه شيء. ما معنى النجش؟ النجش هو بارك الله فيكم كما ذكرنا أن الإنسان بس يرفع سعر، يرفع ما يريد يشتري هو، بس يرفع ليضرك. مثلا أنت تريد تشتري سلعة، وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون متفق مع الصاحب، مثل اليوم اللي بيصير في الإنترنت، يكونوا ثلاثة متفقين يقول له ارفع السعر، ارفع، فهذا يكتب 15، ثاني يكتب 20، الثالث يكتب 25، الرابع يكتب 40. فالناس المساكين اللي ما تعرف ماذا تفعل ترفع أكثر. هؤلاء الثلاثة لا يريدوا يشتروا بس يرفعوا السعر، لذلك قال الناجش آكل ربا خائن. هذا متفق مع البائع، وفي غيره مو متفق بس بيروح هكذا مشان يضر الناس، ضرر غرر ويرفع في السعر. يعني مثلا واحد يريد يشتري يقول له لا انا اشتري باكثر، لا انا اشتري منك اكثر، فهذا المسكين يروح يرفع السعر. وفي مساكين يدفعون اكثر او ما يدفعون، فاما ما تباع السلعه او يدفع اكثر فيها ويكون هذا خداع، نسال الله السلامه. بارك الله فيكم. زيبن هدى زيبن فطسي ابن عمر تسيلتي بس بقفيت محمد صلى الله عليه وسلم النجش فبوتن هاد هن النجش يزن النجش شو النجش نيمن بس باي البخاري مسلم بس بيقول النجش انت شباخ الاسم بس من سو بويتن بايات ات بس مخت دامت دي بويتن ويكومن فون ايغن löschen oder von ihren verstecken, damit man diese Beute, diese Tiere jagen kann. Und in der Religion, das heißt, dass man höheren Preis gibt, damit die Ware teurer wird, obwohl man diese Ware nicht kaufen will. So eine Person will nicht kaufen. Er will nicht kaufen. Aber er gibt höheren Preis, damit das immer teurer wird. Heutzutage wird das gemacht. Entweder manche, die wollen sozusagen spielen und die machen das, oder andere, die haben schon mit dem Eigentümer verhandelt und die bekommen etwas davon. Meistens wird das in eBay gemacht oder in diese Versteigerungen, wo man die Leute nicht kennt. Was macht man? In eBay zum Beispiel, zwei, drei Leute, die loggen sich ein und diese Leute, die wollen nicht kaufen. Und dann kommen Leute und die wollen kaufen. Und dann diese drei Leute, die geben immer höhere Preise. Damit die anderen mehr bieten. Und das ist Betrug. Und das ist, wal'iyadu billah, die Wucher. Deshalb sagte Ibn Aufa, Ibn Abi Aufa, Entschuldigung, der Sahabi, der sagte, derjenige, der das macht, ist ein Betrüger, und der ist derjenige, der Riba nimmt, der Wucher nimmt, wal'iyadu billah. Oder man hat nicht mit dem Verkäufer gehandelt, das heißt, man hat mit ihm keinen Vertrag, dass man sowas macht, aber eine Person will das machen, nur um andere zu schaden, oder sozusagen, da will man spielen. Eine Ware ist 5 Euro, der geht zu ihm, der sagt 5, 8, das ist wenig, ich zahle dir 7, wenn du willst. Und der geht weg. Der andere hat im Kopf 7. Der kommt einer, der sagt ihm, verkauf mir, der sagt ihm nein. Jemand will 7 geben. Der sagt ihm, okay, ich gebe 9. Der andere kommt nochmal, sagt, nein, gib ihm nicht von 9, ich gebe 10. Der will nicht kaufen. Der macht das nur, um anderen Schaden zuzufügen. Und das ist, barakallahu fikum, es gibt ein Ayah im Koran. Diese Leute, die sozusagen, die verkaufen ihre Religion für einen niedrigeren Preis. Und das ist derjenige, der bei Allah schwört, dass er etwas zugekauft hat und er lügt dabei. Damit man ihm mehr gibt. Das heißt zum Beispiel, eine Person will von dir etwas kaufen. Und du sagst ihm, bei Allah, jemand will von mir kaufen so viel oder jemand hat mir so viel gegeben und ich habe nicht verkauft und du lügst dabei. Du schwörst, nur dass die Person mehr zahlt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala was bewahren. Viele Autohändler machen das. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمن قليل موسى شكوكا أفهم هذا الحديث إسماعيل البخاري بارك الله فيك لم كان كمبيوتر und hier werden wir stoppen بإذن تعالى aufpassen بارك الله فيك diese Sachen was wir lernen hier die sind dafür da damit man kein Haram begeht und damit man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Barakallahu fiqh und jazakallah khairan. Naam. Wegen den ersten hat die Schuld und Kauf, Verkauf zusammen. Wenn man jetzt einen Computer was kaufen möchte und der braucht das Geld schnell, ich kann ihn aber nicht das so vergeben. Kann ich von einem anderen Bruder Schuld nehmen, aber ohne dass ich einen Zins gebe? Das ist kein Problem hier, weil du hier keinen Betrug machst. Du willst zum Beispiel ein Auto kaufen, das kostet 1000 Euro. Du hast die 1000 Euro nicht, du hast 700 nur. Dann gehst du zu einem Bruder, du nimmst von ihm 300. Das ist kein Problem. Du zahlst die 1000 dann. Aber was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, ist was anderes. Der Prophet... Du kommst zu diesem 1000 Mann. Du sagst ihm, ich kann kein 1000 jetzt geben. Ich kann nicht. Ich kann später aber geben. Der sagt dir, okay, pass auf, der sagt dir, okay, ich will 1200 und das ist für dich nicht mehr Preis, sondern ich rechne das als Schuld. Als Ding. Stellst du, wo die Sache ist? Ja. In Wirklichkeit, der hat dir was verkauft. Aber der sagt dir, das nicht mehr Kauf und Verkauf. Wir machen das Schuld. Aber was hat er gemacht hier? Der hat 200 Euro mehr genommen. Wenn er dir sagt, ich verkaufe dir das für 1000 Euro und du zahlst mir die 1000 Euro in 6 Monaten, das bleibt das Gleiche, dann kein Problem. Das Konto ist Riba, natürlich, das ist was anderes. Was meinst du, das Konto? Nein. Du meinst jetzt das Konto, ich sage dir, wenn du jetzt kaufst, dann mache ich dir 5% Rabatt. Das ist was anderes, das geht. Ja. Aber in der Industrie verstehen die das als Schuld, wenn die das so wie... Nee, das ist kein Schuld. Ich sage dir, wenn du jetzt, ich will von dir 100 Euro nehmen, aber kaufst du jetzt, zahlst du bar, jetzt, dann gebe ich dir das Konto 2%. Das ist kein Problem. Aber wenn ich dir sage, verkaufst du jetzt für 100 und nach 10 Tagen für 110, dann ist das Bay'atayn fi Bay'a oder Shartan fi Bay' oder Salaf wa Bay' und das ist alles von diesen Bereichen Haram. Na. Und der Bruder sagt, du kannst das verkaufen, er erlaubt mir das. Ja? So viel wie du willst. Er sagt mir nicht das. Das Preis, den Preis sagt mir nicht. Ich kann, darf ich das so viel kaufen? Ein Bruder gibt dir Handy. Ein Bruder gibt dir Handy. Und er sagt dir, verkaufe das. Und er sagt dir nicht einen Preis, der sagt dir gar nicht. Darfst du das? Ja, du darfst. Das ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Ja. Darf ich eine Provision nehmen? Wenn er Provision nimmt, dann muss er ihm sagen. Oder der Bruder sagt dir, schau mal, ich will für mein Handy 50 Euro. Ab 50 Euro, was du nehmen kannst, nimm. Oder der sagt dir, schau mal, ich will 100 Euro und wenn du für 100 Euro verkaufst, dann kannst du 20 Euro nehmen oder 30 Euro nehmen oder 10% nehmen. Das ist auch kein Problem, weil er dich beauftragt hat. Aber ich, wie ist es dann, der gibt mir Geld und der schickt mich, kann ich das kaufen, ja, das Handy. Und danach, wo ich das gekauft habe, nach einer Woche sagt er, du kannst das viel kaufen. Das ist kein Problem. Auch kein Problem, oder? Ja. Das ist kein Problem. Aber er hat das nicht gesehen. Er hat einfach Es ist egal, jemand hat dich beauftragt, du bist mein Vertreter. Der sagt dir, du vertrittst mich und du kaufst etwas. Was du denn? Ich habe es gesagt, subhanallah. Wie man schreibt, dass die Ware von Polen, ich bringe und also bis zum Auto kommt in Leipzig. Noch nichts im Lager. Und der jemand kauft, der sagt, okay, lass mal das draußen, noch nichts im Lager nehmen. Ich kaufe die Ware. Und weil Sie früher gesagt haben, muss man in seine Platz sein. Ja, aber hier, du hast die Ware schon bei dir gehabt. Dieser Auto ist dein. Ja, okay. Ja, okay, dann ist okay. Aber das Problem ist hier, es gibt noch etwas anderes. Wenn du zum Markt kommst, dann sollte man nicht vor dem Markt kommen und auf dich warten, bevor du reingehst und kaufst. Das heißt, Talaqqir Rukban. Und der Prophet hat das verboten. Diese Leute, die auf dem Markt, die vor dem Markt stehen, ja, und die warten, wie Automärkte oder zum Beispiel, die warten, bis jemand reinkommt. Und wenn jemand reinkommt, dann sozusagen, die jagen ihn sofort. Und die sagen, die denken, wir sind schlau. Ja. Diese Leute wissen nicht, dass sie Haram begehen. Du sollst die Person, zum Markt reinlassen, damit die Person die Preise kennt. Aber wenn die Person schon die Preise kennt und der ist vom Markt und der ist Händler vom Markt und der weiß das und der sagt dir, okay, und du weißt das auch und der gibt dir für diese Ware, was er gesehen hat. Welcher Preis, was drin ist? Ja, dann okay, dann okay. Wenn ich sage, so, der nichts andere nehmen, ich nehme die Ware, aber Preis die gleiche, was drin ist. Also wenn die reingeht, Preis auch gleich. Das ist kein Problem. Aber der weiß, was drin ist. Ja. Und der weiß, wie das ist und wie die Ware ist. Und ja, der hat das gesehen. Ja. Und der lässt das in deinem Wagen. Ja. Und dann, anstatt dass du zu deinem Lager fährst, du fährst zu ihm. Ja. Okay, aber du hast das von einem anderen geholt. Ja. Und das ist für dich geworden. Ja. Okay, das geht. يعني يشتري السلعة يضعه في رحله يضعه على الجمل تبعه في السيارة تبعه وثم يأتي إلى الماركت فيجي تاجر يقول له أنا أشتري منك هذه الحملة التحميل اللي عندي لا تنزله نزل لي عندي هو يعرف وسعر السوق معروف aber du kennst die Preise im Markt und du die gleiche Preise den nächsten Mal geholt und dann also die gleiche Preis und das bekommen wir nochmal, wir haben das Geld Polen, komme ich hier nach Leipzig, bringe ich Ware und der Mann will, also sollen die anderen Leute nichts nehmen, weil der auch wartet diese Ware, andere Mann auch wartet und der will die alle Ware nehmen, soll nicht die anderen Leute diese Ware nehmen. Aber die Preis ist die gleiche, was früher war und jetzt ist auch die gleiche, alles ist die gleiche. Ja, das so geht, ist kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa alam. Allah subhanahu wa ta'ala weiß das am besten, aber bei solchen Themen sollte man genau das wissen. Okay, die letzte Frage. Ich habe nicht mehr verstanden, diese zwei Bedingungen. Was genau wird hier verboten? Du stellst zwei Bedingungen in der Sache. Du verkaufst mir etwas, ich verkaufe dir etwas. Das heißt, ich mache dir zwei Bedingungen in dem Kauf und Verkauf. Du musst eigentlich einzeln sein. Ja. Zwei Verträge, nicht einzeln. Ja, sozusagen. Entweder zwei Verträge in einem Vertrag oder zwei Käufe in einem Kauf oder zwei Preise. Verstehst du? Mhm. Oder Bedingungen, die nicht im Buch Allah subhanahu wa ta'ala sind oder die nicht von der Religion sind. Zum Beispiel, ich sage dir, ich verkaufe dir etwas, aber du darfst das nicht mehr verkaufen und nicht mehr verschenken. Ja, also ich darf dir sowas nicht. Weil das nicht als Bedingung stellen. Mhm. Weil wenn ich ein Ware habe, dann kann ich damit machen, was ich will. Mhm. Das ist nicht deine Sache. Ja, so, okay. Oder sage dir, du verkaufst mir, ja, okay, du willst von mir zum Beispiel Klamotten oder Bekleidung kaufen, du musst mir deinen Wagen verkaufen. Ja, das geht nicht, aber diese Bedingungen. Verstehst du? Okay. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ma'an nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Die Brüder und Schwestern im Internet, Barakallahu fikum, ich weiß nicht, ob ich nochmal komme, aber wenn ich kommen würde, dann vielleicht in so 40 Minuten, in 40 Minuten, aber jetzt machen wir den Raum zu. Und vielleicht in 40 Minuten, 45 Minuten, wenn der Raum offen ist, dann könnt ihr reinschauen. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.